Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Mit unserem ersten Anrufer bin ich verabredet. Und Sie haben angerufen. Vielen Dank. Guten Abend, Frau Lemmle. Ich fasse ganz kurz zusammen, was ich im Kopf habe, oder wollen Sie einsteigen? Nein, können Sie gerne machen. Also, ich erinnere, dass Sie 38 sind, dass Sie im letzten Jahr einen Schlaganfall hatten, dass Sie sich mit eiserner Training oder Konzentration wieder so weit in Schwung gebracht haben, dass Sie wieder berufstätig sind. Genau. Und dennoch aber sich sowas wie in einem, in einem Loch vorkommen. Und wir haben das Gespräch, wir hatten ja nicht so viel Zeit dahingehend geführt, was war anders vor dem Schlaganfall. Und da haben Sie gesagt, Sie wären jeden Tag gelaufen oder Sie sind ein Vielläufer gewesen. Und Sie wären ein Single gewesen. Genau. Und wir haben ganz zum Schluss ja diese frivole Fantasie entwickelt. Sie müssten jetzt sozusagen Ihre Laufschuhe betrügen, weil Sie jetzt nicht mehr so viel laufen können oder wollen. Das weiß ich nicht so genau. Okay, wie betrügen wir die Laufschuhe? Was ist Ihnen unter der Woche eingefallen? Tja, was mir eingefallen ist. Also früher war es einfach für ein bisschen leichter gewesen, viele Sachen. Dass ich einfach, dass ich wenig habe überlegen müssen, wie komme ich von A nach B. Dass ich vielleicht schon auch vielleicht oft jemand war, der was gerne auf den letzten Drücker ganz gerne was gemacht hat. Da war ich ab und zu ziemlich gefährlich gewesen, dass ich irgendwie Verabredungen gehabt habe. Ach, haben wir gedacht, das bringe ich das noch leicht rein und das bringe ich noch leicht rein. Und dann bin ich oft auf letzten Drücker dann zu meiner Verabredung gekommen. Und das war leider oft auch nicht ganz so super gewesen eigentlich. Gab es denn überhaupt eine Frau in Ihrem Leben oder über einen längeren Abschnitt? Eigentlich nicht. Also das mit dem letzten Drücker war auch keine Lösung. Nein, das war auch keine Lösung. Okay, also da brauchen wir da nicht weiter zu suchen. Das hieße, wir müssen jetzt sozusagen planerischer vorgehen? Ja, ungefähr so ein bisschen strukturierter vielleicht. Sie haben eine Mama? Ja, die habe ich noch. Der Kontakt ist da? Leider momentan nicht mehr. Ist abgebrochen? Ja, das ist momentan so. Meine Mama ist in einem Pflegeheim momentan und die hat momentan sehr große Probleme eigentlich. Wieso ist die im Pflegeheim? Die hat einen zweiten Schlaganfall bekommen. Vor 5 Jahren genau, circa. Dann hat vor ein paar Monaten einen zweiten Schlaganfall bekommen. Und derzeit, ich habe jetzt, ich habe sie mal vor kurzem mal wieder besucht, und das hat mir selber nicht gut getan. Das war ziemlich eigentlich runterziehend gewesen, muss ich sagen. Ich war ziemlich, fast ein bisschen schockierend, wenn ich sagen, wie ich es da gesehen habe, ist eigentlich, wie es dann Vater gesagt hat und einfach, wo ich gemerkt habe, der Mensch, den, wo ich gekannt habe, der gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich habe da weinen müssen, muss ich sagen, also ich habe da nicht, ist mir schon ganz schön die Nieren gegangen, muss ich sagen, weil ich selber nicht ganz so toll drauf bin und dann habe ich das dann gesehen und das hat mir. Ich würdige natürlich diese Traurigkeit, ich würdige natürlich auch, dass da Bilder ablaufen, dass Sie ja beide sozusagen auch ein Krankheitsbild gemeinsam tragen. Und trotzdem würde ich gerne nochmal den Umschwung oder vielleicht auch gerade deswegen den Umschwung in eine Lösung mit Ihnen erarbeiten. Und selbst wenn es vielleicht jetzt ganz schnell geht, weil sie ja, oder zu schnell geht, weil sie jetzt in diesen Bildern so gefangen sind, gab es ja mal einen Ansatz bei Ihnen, nicht nur auf dem letzten Drücker, sondern überhaupt in der Damenwelt zu landen. War das mal erfolgreich? Ja, das hätte ich fast erfolgreich gewesen vor jetzt genau 8 Jahren, wäre es fast erfolgreich gewesen. Was haben Sie getan, dass der Erfolg zum Scheitern verurteilt war? Tja, was war gewesen? Es war Silvester gewesen, es war die 2000-Wende gewesen. Und ich habe da eine Frau relativ lange schon gekannt und schon, ja, ich bin ein bisschen so in dem Haus außen eingegangen halt so. Ja, es hätte durchaus was ergeben können und dann war das Silvester gewesen und dann haben wir uns geküsst. Und irgendwie ist dann auch vorbei gewesen. Und danach ist auch irgendwie, hat es ziemlich dann, ja, es ist irgendwie dann versteinert worden auf einmal die ganze Situation. Es war dann irgendwann, hat irgendwie mehr gehabt, das ist irgendwie dann auseinandergegangen eigentlich. Ich habe Sie nach Ihrer Mama gefragt und nach Ihrem Papa fragen wollen, nach der Familie gefragt, weil ich würde Sie gerne in so ein Bild einladen, wo Sie nicht alleine auf Brautschau gehen, sondern wo sozusagen Hochzeitslader noch mit dabei sind. Als ob Ihre Familie sozusagen als guter Geist hinter Ihnen steht und Sie nicht so alleine sich sozusagen auf den Weg machen. Und ich habe mich entschuldigt, dass ich natürlich die momentane Situation würdige und trotzdem würde ich die Zeit noch mal ganz gerne zurückdrehen, ungefähr um, weiß ich nicht, 1999, 2000. Und Sie würden sich sozusagen an eine Frau annähern. Was würden diese Hochzeitslader, was würde Mama sagen, was würde Papa sagen? Sie haben Geschwister? Ja, einige. Einige. Was würden die, oder dann nehmen wir einen raus, was würden die, wenn sie hinter Ihnen stehen würden und Ihnen sozusagen symbolisch auf die Schulter klopfen oder Ihnen vielleicht einen kleinen Schubs geben oder sagen, Mensch, jetzt häng dich aber rein. Was würde die Familie sagen als Hochzeitslader hinter Ihnen? Tja, puh. Ich meine jetzt in der Hochzeit oder? Na, also erstmal müssen wir ja die Dame unseres Herzens irgendwie, okay. Müssen wir ja, also wir müssen ja zumindest Signale setzen. Mhm. Was würden die beiden sagen? Was würde die ganze Familie sagen? Was für Signale könnten sie setzen? Sagen, hey, hier bin ich, schau mich an. Was würde die Familie hinter ihnen sagen? Würde sie sie schubsen? Was würden sie ins Ohr flüstern? Wie würden sie sie begleiten? Vielleicht irgendwie so Hauptvertrauen. Ganz genau. Wer könnte das als erstes sagen? Ja. Das ist eigentlich generell bei mir das Problem, glaube ich, oft einmal. Ganz genau. Bei mir ist generell eigentlich bei mir so, wenn ich was gemacht habe und es war erfolgreich gewesen. So das richtige Urvertrauen war bei mir eigentlich nie sicher da gewesen. Wer würde den Satz sagen? Ein Geschwister oder die Eltern? Irgendwie glaube ich vor der Familie gar keiner. Deswegen habe ich sie eingeladen. Weil irgendwas Nettes wird denen auch einfallen. Es sind diese Hochzeitslader, lassen wir mal die Familie sein. Hm. Hab Vertrauen. Wie würde das zum Beispiel ein Bruder ausdrücken? Der würde vielleicht nicht so einen Kitschsatz sagen. Was würde so ein vitaler Bruder sagen zu Ihnen, wenn es um diesen Satz Hab Vertrauen geht? Ich hab's. Trau dich, würde er sagen, oder? Ja, das ist generell bei unserer Familie generell das Problem ein bisschen. Wir haben generell wegen so einer Familie, ja, wir haben es ziemlich so, bin zwar die Lebensfreude nicht so groß geschrieben gewesen, eigentlich, was ich merke, so bei uns zu Hause. Mhm. Das war irgendwie bei uns oft so eine gedämpfte Stimmung irgendwie gewesen bei uns daheim. Mhm. Wir haben zwar viele Menschen gewesen, haben wir viele Leute gewesen, Aber irgendwie hat jeder für sich selber gelebt. Jesus, das sind ja traurige Hochzeitskleider. Die würden dann sozusagen hinter ihnen stehen und lass es lieber sein, Junge. Nein. Oder es kann nur noch schlimmer werden. Oder, na, du wirst eh keine finden. Oder für dich ist keiner da. Oder was würden die für Sätze sagen? Na, ich glaube, so ganz trüb sollte ich mit deinen Blasen. Sondern? So nur einfach sagen, was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Da ist das Wort Verlust drin. Und der passt mir nicht im Moment. Der passt mir zu der ganzen Situation nicht. Du hast nichts zu verlieren. Wollen wir das einfach mal in Gewinn umfunktionieren? Was hätten sie zu gewinnen? Gut, ich hätte wie man zu gewinnen, dass ich einfach, ja, dass ich einfach mal nicht am Abend einmal heimkommen mal und da ist niemand da oder dass einfach mal nicht irgendwo spazieren gehen, einfach die austauschen können. Aber die Hochzeitsleiter müssen ja auch mit ihnen so ein bisschen auf den Putz hauen. Sie müssen ja auch angeboten werden. Was werden wir der Dame sagen, was die Dame zu gewinnen hat, wenn sie ihr Herz für sie aufschließt? Ja, das Beispiel Mensch, der für vieles interessiert ist, der ehrlich ist, der ja, dem man vertrauen kann. Jemand, der was einmal, ja, der was nicht bloß ein Lacher, zum Lachen in den Keller geht, der was einmal ja, fröhlich sein kann. Ja. Wie würde der Hochzeitslader Sie anbieten und Sie sind der Hauptgewinn? Hey, Sie müssen jemanden überzeugen, dass Sie der Hauptgewinn sind für ein ganzes Leben lang. Da müssen wir üben. Also wir haben das Wort, ja, du hast ja nichts zu verlieren. Also den haben wir schon mal komplett gestrichen und haben Gewinn draus gemacht. Jetzt habe ich gehört, also dieser Mann, sagt der Hochzeitslader, ist interessiert. Er ist ehrlich, Sie können ihm vertrauen und er geht nicht immer in den Keller zum Lachen, er kann es auch außerhalb. Aber es klingt noch nicht wie ein Hauptgewinn. Jetzt müssen wir noch was drauflegen. Hey, das sind Verhandlungen. Was wird der Hochzeitslader sagen über Sie als Hauptgewinn? Ja, der ist jemand, wenn er ein festes Ziel hat zum Beispiel, dann zieht das auch durch, also so eine gewisse Ernsthaftigkeit bei mir. Ist bei mir schon denn eigentlich. Ein festes Ziel vor Augen. Das finde ich ja nun hochspannend. Also wenn Sie sich erstmal was vorgenommen haben oder sich einen Kopf festgesetzt haben, dann powern Sie da auch rein. Doch. Oh, da hätten wir doch jetzt schon mal eine starke Konkurrenz zu den Laufschuhen. Die Laufschuhe haben Sie bislang immer zu einem Ziel geführt, aber jetzt haben wir was anderes. Ein festes Ziel. Jetzt habe ich ja die Mädels eingeladen. Gehört zu ihrem festen Ziel dazu, mit einer Frau zusammen sein zu wollen? Schon. Jetzt wird die Stimme aber zaghaft. Der Hochzeitslader muss doch jetzt wieder auf den Putz hauen. Es ist der Hauptgewinn, den ich hier vorschlage. Was haben wir noch im Angebot? Das mit dem festen Ziel wurde schon so ein bisschen wackelig, auch wenn das Bayerische schon heißt wie ja. Aber das schon ist schon so ein bisschen wieder wackelig. Mhm. Wie sind Sie als Hauptgewinn? Ja, schon mit einer gewissen Dynamik einfach. Ist gar nicht so leicht. Und ich quäl Sie, weil Sie werden morgen eine solche Anzeige aufsetzen. Ganz egal wo. Ob im Internet, in der Zeitung oder aber ob Sie es durch eine Haltung ausdrücken. Wenn Sie auf die Straße gehen und sagen, mit mir hast du nie, oder der Lader sagt, du hast nichts zu verlieren, dann ist der Gang ganz schwer. Stimmt. Wenn Sie mit der Haltung rausgehen, hey, für einen von euch bin ich der Hauptgewinn. Und wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann setze ich mich dafür ein. Schon noch. Klingt gar nicht so schlecht. Nein, das klingt gar nicht schlecht. Klingt gar nicht so schlecht, der Hauptgewinn. Weil als sie es gelaufen sind, haben sie genau gewusst, ab wie viel Kilometer sie müde wurden und ab wie viel Kilometer drauf sie noch fitter wurden. Sie haben genau gespürt, wie viel Energie sie brauchen, um zum Ziel zu kommen. Und jedes Laufen war zielorientiert auf eine Punktlandung. Und diese Haltung gefällt mir sehr gut. Ob sie sich als Mr. Hauptgewinn wirklich in eine Anzeige, das kann ich Ihnen, weiß ich nicht. Es wäre eine Idee, aber es geht mir vorwiegend darum, dass Sie diese Haltung einnehmen. Wie kann ich sie mir jetzt als Hauptgewinn-Jogger vorstellen, der nicht in die Laufschuhe steigt, sondern in einer Haltung zur Haustür rausgeht und sagt, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das erreiche ich. Wie werden Sie dann zur Haustür rausgehen? Mit erhobenem Kopf. Ganz genau. Einfach, wenn ich momentan ein bisschen schleppend gehe, dass ich relativ ganz langsam gehe, aber trotzdem, dass ich sage, okay. Ganz genau. Also ich merke überhaupt generell momentan, wenn mir Leute ab und zu auf der Straße beobachten und schauen mir recht auf meine Beine, wie langsam gehe, da kann ab und zu ganz schön wütend werden, muss ich merken. Ich finde Sie unglaublich redlich jetzt auch in diesem Bild. Sie sprechen, du hast nichts zu verlieren. Sie sprechen von Verlust. Sie sprechen von Energieverlust. Sie sprechen auch von Verlust, der durch einen Schlaganfall ausgelöst wird. Und sie lassen sich darauf ein, zu sagen, ich bin ein Hauptgewinn. Und sie sagen, du hast nichts zu verlieren, ist eine Familiensprache. Und wir haben immer die Möglichkeit, ein neues Motto uns auszuwählen. Vielleicht hast du nichts zu verlieren, aber du hast alles zu gewinnen und du kannst der Hauptgewinn sein. Also mit erhobenem Haupt. Wie ist die Sprache, wenn man diese Haltung einnimmt? Die Sprache ist eigentlich dann selbstbewusst. Wie könnte die sein? Die Stimme wird jetzt stärker. Die Stimme kann einfach sagen, okay. Ja. Packen wir es an, so auf die Art. Und Sie haben vielleicht die Kraft Ihrer Beine eingebüßt, aber das, was Sie nicht verloren haben, grübeln Sie nicht immer über Verlust nach, was Sie nicht verloren haben. Und deswegen habe ich schon letzten Sonntag gesagt, wie betrügen wir die Laufschuhe. Diese Zielorientierung. Und die haben Sie angegeben als Ihre große Qualität. Und Sie wissen, wie es ist, wenn man die Laufschuhe anzieht und eigentlich keine Lust hat. Und Sie sagen, ich tu's. Ja, genau. Und Sie wissen, wie es ist, wenn man zwischendurch Seitenstechen hat. Und Sie sagen, ich tu's. Und Sie wissen, wenn es kalt wird und Sie keine Lust mehr haben. Und Sie sagen, ich tu's. Und Sie wissen, wenn der Wetterbericht sagt, morgen ist Eisregen, und Sie haben wirklich keine Lust, dann haben Sie gelernt zu sagen, ich tu's. Doch, das habe ich gelernt, also ich muss sagen, ich bin teilweise auf Eisplatten gelaufen. Und wie ist der Satz, ich tu's? Ich tu's. Ganz genau. Sie haben es ein bisschen vergessen, weil Sie so lange über den Verlust gegrübelt haben. Man kommt auf in der Früh, möchte ich zum Bad gehen, merkt, die Beine gingen nicht gescheit. Ja, man ist irgendwie ein bisschen so, ja, man beschäftigt sich ja bloß Thema, eigentlich den ganzen Tag mit dem Thema Krankheit. So ist es. Und mich nervt eigentlich schon mittlerweile. So ist es. Und was haben Sie dabei vergessen, Mr. Jogger, dass Sie sich häufig gequält haben, aber dass Sie immer den Satz gesagt haben? Ich tu's. Das haben Sie nicht verlernt. Weder Ihre Zielausrichtung noch das Ziel, wofür Sie sich eingesetzt haben. Und Sie haben es zu allen Tages- und Nachtzeiten immer wieder gesagt, ich tu's. Ich laufe über Eisplatten. Das ist eine innere Haltung. Ja, doch, ich muss sagen, ich habe so Freunde, so, die teilweise mit mir so gelaufen sind, dann hat es oft geheißen, oh, heute ist zu heiß, heute ist zu kalt, heute ist Regen. Denke ich mir, mein Gott, das will man sich in diese Einstellung. Ja. Klasse! Ja. Was ist denn das für eine Einstellung? Ja, so wie. Da, genau? Ja, nein, das war für mich eigentlich so geprägt, muss ich sagen. Ich bin auch teilweise bei Nacht gelaufen sogar. Also ich habe wirklich, also mich nicht mit die Dunkelheit jetzt irgendwie schockieren können. Also es war irgendwie, ja, es war für mich eine Mentalität gewesen. Und die Mentalität haben Sie nie verloren? Ja. Und der Satz dieser Mentalität scheint tatsächlich zu sein, ich tu's. Ja, genau. Die haben Sie nicht verloren. Sie haben nur zu lange drüber nachgedacht, was verloren ist. Aber das, was ich weiß, ist das, was früher schon der Hauptgewinn war, auch das sie wieder trägt. Die Mentalität, ich tu's. Das ist vielleicht, die Haltung. Ja. So, vielleicht überlege ich momentan ab und zu viel. Ja, das wäre so, wie wenn Sie nachts laufen und sagen, also pass mal auf, habe ich jetzt die Taschenlampe, habe ich die dabei? Habe ich jetzt meine Stirnlampe oben? Genügt mir die wollene Unterbuchs oder brauche ich die Schuhe mit ein? Lauf ich da? Und dann geht plötzlich dieser Satz, ich tu's, völlig flöten. Ja, das ist klar. Wollen Sie es probieren? Ich es probiere noch. Das haben Sie nicht verloren. Nein, ich merke es an mir. Das ist ich glaube, das ist die Mentalität, die was mir eigentlich immer nur... Ja. Die ist da. Ja, genau. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und ich habe ungefähr eine Ahnung bekommen, wie Sie Ihre Laufschuhe betrügen können. Ich tu's. Und zwar das Ziel, was ich mir jetzt vornehme. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Ich bin mir ganz herzlich bei Ihnen bedankt. Ich darf Sie umarmen. Danke, ja. Können Sie gerne machen. Und alles Gute wünschen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemle. Bei mir geht es darum, dass ich eine anspruchsvolle Ausbildung mache. Ich habe hier in Deutschland Rechtswissenschaften studiert, also Jura, sehr gut abgeschnitten und bin jetzt seit Oktober Rechtsreferentarin. Und im Oktober habe ich viel gelernt und am Ende hatten wir eine Probeklausur gehabt. Und dann dachte ich, dass ich sie nicht bestanden habe. Aber als ich in der Besprechung war, dann habe ich viele Probleme erkannt, die eigentlich fast keiner erkannt hat. Und als ich Ergebnis von meiner Klausur gekriegt habe, ich habe sie nicht bestanden und zwar, weil meine Sprache so schlecht war und dass ich Formalien einfach nicht, dass ich sie nicht beachtet habe. Und ich habe viel gelernt, habe gute Kenntnisse gehabt, aber es hat mir nicht geholfen. Und als Rechtsreferentar braucht man eine sehr gute deutsche Sprache und als Student braucht man eigentlich nur Wissen und damit kann man punkten. Und seitdem ich Ergebnisse gekriegt habe, kann ich nicht mehr lernen, kann mich nicht mehr konzentrieren. Auf eineinhalb Monaten sitze ich jeden Tag am Arbeitstisch und versuche etwas zu lernen. Aber entweder sind meine Gedanken irgendwo weg oder ich lese einen Satz einmal und verstehe trotzdem nicht. Ich bin einfach geschockt vom Ergebnis, obwohl ich denke, dass ich schaffe und ich denke, dass ich sogar schaffen sehr gut kann. Weil ich Sie sind Russin? Ja. Sie sind, wenn ich auf meinen Bildschirm, 31? Ja. Sie sind wie lange in Deutschland? Seit 7 Jahren. Sie sind verheiratet? Ja. Mit einem Deutschen? Ja. Wie lange? Seit 7 Jahren. Mhm. Und Sie haben ein Kindchen? Ja, 1 Jahr alt. Ein Mädchen oder ein Junge? Ein Junge. Sie konnten kein Deutsch, als Sie hier rübergekommen sind? Nein. Das heißt, wenn ich mir das vorstelle, sehe ich eine 24-jährige junge Frau, die deutsche Sprache nicht konnte, die sich in einem neuen Kulturkreis mit einem Mann arrangiert hat, ihn lieben gelernt hat, mit ihm den Alltag gestaltet hat. Sie haben sich als Studentin eingeschrieben, gleichzeitig oder vorher die deutsche Sprache im Schnellkurs und Intensivkurs gelernt. Sie sind dann schwanger geworden und haben ein Kindchen bekommen. Ui. Wow. Und jetzt sagen sie, es langt nicht, ich muss noch mehr. Und irgendwas macht jetzt und sagt, du kannst mich mal, ich will nicht noch mehr. Irgendeine innere Stimme sagt, Schluss jetzt. Jetzt hängen wir uns erstmal ab und keine Ahnung. Das war eine Menge, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Also das stimmt, dass nach dem ersten Staatsexamen ich nichts mehr aufnehmen konnte. Und wir haben dann noch ein Haus mit einem großen Grundstück gekauft und ich habe 3 Monate lang nur auf dem Grundstück verbracht, wo ich nur Pflanze gepflegt habe. Und da habe ich mich abgeschaltet und im Oktober habe ich angefangen mit viel Kraft und viel Energie. Und ich konnte wirklich so viel lernen und so gerne habe ich das gemacht. Und die erste Klausur, sie hat mich einfach wie mit dem Schläger auf den Kopf, ja, so geschlagen. Wie alt ist Ihr Mann? Er ist 6 Jahre älter als ich. Inwieweit unterstützt sie oder stört Ihr Mann? Ich weiß es ja nicht. Stört er oder unterstützt er? Also er ist selbst ein sehr erfolgreicher Jurist und er unterstützt mich sehr. Ich habe Ruhe zum Lernen. Ich habe alle Bücher, neueste Ausgaben und so weiter. Also ich habe eigentlich alles. Andererseits, er hat so viel Hoffnungen und glaubt an mich einfach so unglaublich. Keiner glaubt außer ihm und ich nicht. Ich glaube an mir auch oder an mich auch. Aber alle anderen Leute, Bekannte, Verwandte und Kollegen sagen, es wird nichts. Aber sie haben immer so gesagt und ich habe trotzdem mit Prädikat abgeschnitten und sehr gut abgeschnitten. Und ich glaube an mich selbst und meinen Mann. Und dadurch, dass er so einen Druck auf mich ausübt mit seiner Glaube, ein bisschen stört mich. Andererseits ist es aber angenehm, dass er es so macht. Sie haben doch Kontakt nach Russland? Ja, eigentlich schon, ja. Habe wenig Zeit zu telefonieren oder dorthin zu fahren, aber ja, meine Mutter kommt ab und zu und mich unterstützt. Die ist dann hier in Deutschland? Sie ist in Russland. Aber sie kommt dann hier nach Deutschland? Ab und zu kommt sie nach Deutschland und hilft mir, ja. Sie sind eine kluge Frau. Sie sind eine kluge Frau, die sich ihre Situation auch von außen anschaut. Sie schildern Ihre Situation so, als ob es scheinbar keinen Ausweg geben könnte. Was würden Sie sich oder was haben Sie sich bislang selbst verordnet, dass sich sozusagen sich ein Ausweg auftut? Ausweg von meinem Studium. Aus dieser Situation. Ich meditiere jetzt fast jeden Tag. Und da, wenn ich mich entspanne, dann sage ich mir, ich schaffe es, ich kann es und sowas. Ja, ich mag mich, ich liebe mich und ich habe viel Energie, also ich rede mir ein, ja. Und das hilft mir wirklich gut. Sind Sie denn als junges Mädelchen auch schon so eine Durchstarterin gewesen? Diese Phrase ist ein bisschen, habe ich nicht verstanden. Also Sie sind ja ganz, ich lerne Deutsch, ich studiere, ich heirate, ich baue ein Haus, ich pflanze einen Baum, ich kriege ein Kind. Wir würden sagen, stromlinienförmig durchstarten. Waren Sie das als junges Mädchen auch schon? Ich hatte schon seit Kindergarten gewusst, was ich im Großen und Ganzen machen will. Und aber in der Pubertät habe meiner Mutter sehr viele Probleme bereitet. Ja. Kann sagen, dass ich sehr zielstrebig bin, aber ab und zu auch leichtsinnig gewesen. Was ist leichtsinnig? Vor allem, dass ich einfach sehr hübsch war, auf jeden Fall jetzt bin auch. Aber früher war sehr hübsch und Männer in Russland sind etwas nicht so zurückgehalten wie in Deutschland. Und deswegen sind dadurch viele Probleme in meiner Familie entstanden. Aber jetzt sind diese Probleme hinter mir. Das haben Sie jetzt sehr diplomatisch geschildert. Also das heißt, Sie sind viel rumgekommen als junges Mädchen. Ja, ich habe sehr viele Erfahrungen im Leben allgemein gemacht, ja. Ich bin, und bin zäh. Meine Arbeitgeberin, ich habe einen Ferienjob gehabt hier in Deutschland. Und sie sagt, du bist verrückt, du siehst so zart aus. Aber wie du robust bist, das kann man gar nicht vorstellen. So waren ihre Phrase im Großen und Ganzen. Ja. Und jetzt will ich einfach von meinem Angst, nächste Klausuren bekomme ich wieder bestimmt mit einem schlechten Ergebnis. Aber ich weiß, dass ich es schaffe. Es ist machbar. Angenommen. Ja, da kommen wir vermutlich nicht weiter. Ich versuche es mal auf eine andere Art und Weise. Angenommen, das Scheitern wäre auch eine Chance. Klingt jetzt saublöd, aber trotzdem möchte ich gerne den Weg einmal kurz versuchen. Wenn er doof ist, hör mal auf. Angenommen, es wäre eine Chance. Scheitern als Chance. Wie könnte diese Chance für Sie aus? Wie könnten Sie die nutzen? Was könnte das für eine Chance für Sie sein? Dass ich jetzt schon mit meinem Uni-Abschluss einen Job suche, Arbeit suche. Was könnte es noch für eine Chance sein? Eine Person ist überhaupt noch nicht vorgekommen in unserem Gespräch. Mein Sohn? Ja. Mein Sohn ist sehr gut betreut. Er geht in die Krippe. Was könnte das Scheitern für Sie für eine Chance beinhalten? Mich für meine Familie widmen, es ist mir viel zu wenig. Ich werde nicht glücklich dadurch. Ich muss Geld verdienen und dadurch mich bestätigen in der Familie. Und überhaupt für mich selbst ist das wichtig. Hm. Wenn ich jetzt meine Ausbildung abbreche und nicht sofort einen Job suche und nicht sofort finde, dann... Heißt das, dass der Gedanke, mehr Zeit für den Sohn zu haben oder überhaupt mehr Nähe zu dem Sohn zu haben oder auch mehr Nähe zu dem Mann oder Zeit zu haben, dass das etwas ist, was für Sie keine Chance ist? Mein Sohn ist seitdem er 8 Wochen alt in der Krippe. Es klingt brutal für Leute, die das nicht gemacht haben, aber er mag Kinder, er ist dermaßen gut entwickelt für sein Alter. Mhm. Und er mag nicht daheim sitzen. Er will immer in der Krippe, er mag auch uns und er mag daheim, aber diese Beschäftigung können wir ihm nicht geben, Erwachsene. Mein Mann arbeitet in Karlsruhe und kommt nur am Wochenende nach Hause. Für 3 Jahre hat er diesen Job. Und deswegen werde ich daheim allein, wenn ich diese Ausbildung jetzt nicht mache. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Ja. Ich wollte einfach mal ganz kurz innehalten. Ich wollte, Sie sind eine sehr kluge Frau. Sie haben ganz viel Energie. Ganz viel Energie, die sie in den Kopf schicken, ganz viel Energie, ja. die fast panikartig versucht, Auswege zu finden. Und das Innehalten beinhaltet einfach auch mal kurz hinzuschauen. Panik ist auch immer ein Schutz. Was könnte stattdessen sein? Also ich würde Ihnen auf jeden Fall, weil auch dieses Gespräch eine gewisse Begrenztheit darstellt, Ihnen anschließend eine therapeutische Begleitung empfehlen. Ja. Mhm. Weil innerhalb dieses ganz viel im Kopf und dieses immer, wie Sie wieder zurechtlegen, höre ich auch so etwas wie so eine Atemlosigkeit und alles geht in den Kopf und es muss eine Lösung, es ist nicht das Innehalten. Und ich glaube, da würde ich, vielleicht schaffen wir es in dem Gespräch, dieses Innehalten. Was ist denn das für Sie? Gibt's das? innehalten mit ihrem Söhnchen, innehalten mit ihrem Mann? Mit meinem Mann eher nicht, weil er selbst so ein panischer Mensch ist wie ich und immer nach Ziele strebt und so. Und mit meinem Söhnchen versuche ich... Wie ist Innehalten da? Was gibt's für so einen kurzen Moment des Innehaltens? Heute haben wir eine Stunde mit ihm geturnt. Und können Sie innehalten, wenn Sie ihn riechen? Also ich kann ihn innehalten, wenn ich ihn in meinem Arm habe und streiche. Da Sie können innehalten, wenn Sie ihn spüren? Ja, ja. Das heißt, wenn Sie ihn im Arm haben? Ja. Wo spüren Sie ihn da am ehesten? Am Oberkörper oder in Ihren Händen oder in Ihren Armen? An meinem Schulter. Und wenn ich ihn streiche, dann spüre ich, dass es auch zurück von ihm kommt. Wie es ist für ihn toll. Also Sie spüren es an Ihrer Handfläche? Ja, ja. Sie spüren das Köpfchen an der Schulter? Ja. Und Sie spüren das Streicheln an Ihrer Handfläche? Ja. Und wenn wir uns ganz kurz auf so eine Zeitreise einlassen und Sie würden sich als kleines Kind, man kann auch sein eigenes inneres kleines Kind umarmen, und Sie würden sozusagen als große 31-jährige starke Frau Ihr eigenes kleines Kind in den Arm nehmen und Sie spüren, wie Ihr inneres Kind das Köpfchen an Ihrer Schulter hat. Und Sie spüren, wie der Erwachsene mit der Handfläche das kleine Kindchen streichelt. Was könnten Sie ihr dann für ein Kosewort oder einen Kosenamen geben? Genieße deine Zeit, dass du ein Kind bist. Das sagt die kluge, erwachsene Frau. Ich will die Übung Ihnen einfach mitgeben, weil eigentlich wäre es dann ein russischer Name. Weil die tiefe innere emotionale Sprache ist dann ihre Muttersprache. Das war schon wieder ein kluger Satz. Und ich wollte so gerne die Klugheit ganz kurz mal irgendwo in den Ablagekorb auf ihrem Schreibtisch einladen. Das, was ich mir für Sie wünsche, ist, dass wenn Sie das nächste Mal am Schreibtisch sitzen und das nächste Mal wieder die Panik sich im Kopf zusammengrubbelt, dass Sie kurz innehalten. Und das kleine Innere, das eigene innere Kind in den Arm nehmen, den kleinen Kopf an ihrer Schulter spüren und sie mit ihrer Hand dieses innere Kind streicheln. Und sie diesem Kind das zuflüstern, was ich vermutlich nicht verstehen kann, weil ich nicht Russisch kann. Und ich glaube, dass dieses Innehalten ganz wichtig ist für das, was ihnen wichtig ist. Ihre Ziele will ich ihnen nicht ausreden. Ich glaube nur, wir können immer besser durchstarten, wenn wir vorher innehalten können. Das ist der Rhythmus, den uns das Leben mitgibt. Mhm. Innehalten und durchstarten. Entspannen und anspannen. Und Sie sind seit 7 Jahren am Anspannen. Innehalten und durchstarten. Entspannen und anspannen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Sie jemanden begleitet, wenn Sie Lust haben. Und wir würden Sie nach der Sendung anrufen wegen einer Adresse. Ja, es wird toll. Innehalten und anspannen. Wir melden uns. Dankeschön. Alles Gute. Schönen Abend. Danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin Großmutter seit 1 Jahr und 8 Monaten. Genau. Meine Tochter ist 20 Jahre alt. Und mein Schwiegersohn in Spee, oder wie man das auch immer nennen mag, die Kinder sind nicht verheiratet, ist 21 Jahre alt. Und ich versuche, diese junge Familie so gut ich kann zu unterstützen. Mein Problem ist, dass es sehr an meine Grenzen geht, an meine körperlichen und auch an meine psychischen Grenzen. Und wenn ich versuche, mich etwas zurückzunehmen, also nicht ganz so oft Anna bei mir zu haben, dann kriege ich also sozusagen von meiner Tochter Druck. Ich liebe sie nicht und ich könnte sie nicht verstehen. Und und ich merke auch, wenn sie nicht mit der Tochter gut umgehen kann, also mit meiner Enkeltochter, dass sie dann anfängt rumzuschreien und so weiter, dass ich dann auch so einen Schutzmechanismus bei mir aufbaut, dass ich also dann Anna praktisch beschützen möchte und dann doch wieder Anna zu mir nehme. Und dann macht Anna eben immer Urlaub bei mir. Anna macht immer Urlaub bei Oma. Was macht Oma denn noch, außer dass sie Oma ist? Ja, die ist Rentnerin, also EU-Rentnerin, Erwerbsunfähigkeitsrentnerin. Die hat ein bisschen mit Fibromyalgie zu tun und muss aber trotzdem arbeiten, weil sie allein, war alleinerziehende Mutter, und so ein bisschen spiegelt sich das auch wieder, wo ich denke, jetzt habe ich dasselbe nochmal. Also ich versuche mich immer wieder zurückzunehmen, also dass ich es nicht so negativ sehe, gerade wenn ich dann so Schmerzen habe. Jetzt kann ja Anna Gott sei Dank schon gut selbst laufen und so weiter. Aber früher, wie sie noch so Baby war, die ist was macht Rentnerin und Oma noch? Ich arbeite noch. Also ich gehe noch arbeiten, weil... Wie viele Stunden? 5 Stunden täglich und manchmal 5 und 6 Tage die Woche. Was macht Oma noch? Tja, dann rennt sie bei der jungen Familie vorbei und fährt dann nochmal mit Anna einkaufen und ist dann dort und startet dann von dort aus durch und geht dann zur Arbeit. Und auf dem Rückweg fährt Oma dann nochmal abends dort vorbei. Wer ist denn noch für Oma emotional zuständig? Tja, sonst niemand. Ich bin alleine. Und die anderen Eltern, muss ich dazu sagen, ziehen sich da ziemlich raus. Also ein Teil ist nicht da. Sie und könnte die andere nämlich zwischen Ihnen und Ihrer Tochter ein gigantisches Missverständnis. Könnte sich um ein gigantisches Missverständnis handeln. Und das wäre? Sie sagen, meine Tochter braucht mich. Mhm. Aber vielleicht sagt Ihre Tochter auch, meine Mama braucht mich. Mhm. Und vielleicht gilt es auch dieses Missverständnis, und mir scheint es tatsächlich ein Missverständnis zu sein, zumindest erstmal abzuarbeiten. Wobei es nicht leicht wird. Weil sie sich ja schon über eine ganze Weile von Missverständnis ist übrigens nichts Schlimmes, es gehört zu den größten Liebenden dazu. Falls Liebe nicht sowieso ein Missverständnis ist. Aber das ist ein langes philosophisches Thema. Ja. Und es wird sicherlich nicht so ganz einfach sein, dieses Missverständnis aufzuklären, zumal es sich nicht inhaltlich aufklären lässt. Ihre Tochter wird jammern und sagen, nein, nein. Und sie werden sich wieder gebraucht fühlen. Ihre Tochter signalisiert ihnen aber auch vielleicht, meine Mama braucht mich. Also insofern wäre es am allergescheitesten, aber ich weiß ja auch nicht so genau, wie wir das jetzt von heute auf jetzt schaffen, dass sie ihre Unabhängigkeit von ihr demonstrieren. Deswegen habe ich sie gefragt. Was mache ich sonst noch? Es bleibt nicht viel Zeit, noch sonst irgendetwas zu machen. Aber es gibt ja eine Freundin, mit der sie... Und das ist einfach das Schlimme an der ganzen Situation, dass ich dann immer auch noch Anna aufs Auge gedrückt kriege. Also ja, nur üben wir ja erstmal diese emotionale Unabhängigkeit. Schon, also jetzt haben Sie aber Anna eingeladen. Ihre Tochter ist ja noch gar nicht am Telefon. Jetzt laden Sie ja schon Anna ein. Also wir wollen ja jetzt gerade stringent an Freundin. Es soll auch für 60-jährige Großmütter noch Männer im Leben geben. Also so ist es ja nicht. Ich lade Sie jetzt gerade für die innere emotionale Unabhängigkeit und schwuppsiwupps laden Sie Anna wieder an. Ihre Tochter ruft da gar nicht an. Sie sprechen ja mit mir. Und das könnte auch ein Missverständnis sein. das gebraucht und gebraucht werden und brauchen, dass ihr das ziemlich durcheinander gekuddelmuddelt habt und man einfach gar nicht mehr so genau weiß, was Hen und was Ei ist. Wie sieht das denn aus, junge Frau, mit der emotionalen Unabhängigkeit? Wann das letzte Mal mit einem Mann im Kino gewesen? Wann das letzte Mal mit der Freundin im Café gesessen? Na, das ist jetzt kurzfristiger. Also da bin ich jetzt schon öfter mal unterwegs gewesen. Ne? Wann letztens? Na, das ist jetzt vor einem Monat gewesen. Ne? Und sonst lasse ich mich dann auch hier oft zu Hause besuchen, weil ich dann eben immer Anna habe. Ne? Schon haben wir Anna wieder eingeladen. Ja, also das ist eben, ja, dann rufen die an und sagen, ach, Anna ist wieder aber bei dir. Aber wir beiden schwätzen doch jetzt über die emotionale Unabhängigkeit und ihre Gedanken schweifen bereits wieder ab. Ich kann sie ganz kurz nur bei der Stange halten. Naja, ich habe jetzt zum Beispiel vor, ich wollte Weihnachten nicht mit der Familie verbringen. Ich habe das schon lange angekündigt. Was wollen Sie stattdessen machen? Ich wollte zu meiner Familie fahren, also zu meiner Ursprungsfamilie und zu Freunden zu Silvester. Das habe ich schon lange verabredet. Klasse! Ne? Also das habe ich schon lange verabredet. Und dann, wie soll man sagen, geschehen Dinge. Sprich, der Vater von Anna sagt, er kann so nicht studieren, er zieht mal eben aus, also er packt mal die Sachen und zieht zum Freund, weil er schafft sein Studium sonst nicht. Ja, er wird ja wohl nicht Heiligabend ausziehen. Nee, der ist schon zum Advent, hat er schon seine Sachen gepackt. Dann können Sie ja Heiligabend immer noch zu Ihrer Ursprungsfamilie fahren. Na gut, aber jetzt ist es so, dass meine Tochter sagt, ich möchte nicht alleine mit Anna bleiben. Und was sagt dann unsere emotional unabhängige Oma? Ich habe gesagt, naja gut, dann bleibe ich eben die Weihnachtstage noch und fahre dann erst das Wochenende hinterher. Was hören Sie heraus? Ich versuche Sie ja immer auszuladen. Wie erleben Sie sich in unserem Gespräch? Immer wieder einladend. Aus welchen Gründen auch immer. Natürlich fühlen wir uns für unsere Liebsten verantwortlich und heimlich wissen wir ja auch, wie es eigentlich richtig geht. Wir vergessen nur, dass auch die anderen eine heimliche Sprache mit uns sprechen. Und irgendeiner von euch beiden muss allmählich den Schalter umlegen. Zack. Aber so richtig, zack, ihr könnt ja auch wieder rückfällig, da seid ihr sowieso Weltmeister. Also über Rückfälle mache ich mir keine Sorgen. Aber dass der Schalter mal umgelegt wird, dass ihr peu à peu aus diesen Missverständnissen, ihr seid ja sozusagen die, was heißt denn brauchen auf Englisch? Ich will jetzt gerade, also es gibt ja so Popgruppen wie No Angels, ich wollte jetzt Mutter und Tochter auch in so eine Mutter-Tochter-Gruppennamen. Grundbedürfnisse heißt Needs, also ich würde euch beide die Sister im Gebrauchtwerden nennen oder so ähnlich. Und zwischendurch muss mal ein anderer Titelsong gesungen werden. Das heißt ja nicht, dass ihr das komplett auflösen müsst. Aber das Lied Ich brauche dich, ich werde gebraucht, ich bin für dich so unselbstständig, damit du dich gebraucht fühlst. Dieses Brauch, die Platte hat schon fast einen Sprung. Ja, es ödet mich auch an. Scheinbar, weil Sie sind hier in dem Gespräch sehr häufig rückfällig geworden, weil Sie sich gebraucht fühlen, obwohl Anna gar nicht angerufen hat. Ich würde es gerne, dass ihr da, ihr tanzt da schon zu zweit auf der Bühne. Also es ist schon eine Kombo. Es ist die Kombo brauchen. Und es ist in Ordnung, weil ihr seid wirklich ein starkes Überlebensteam, alleinerziehende Mama, Tochter, ihr seid wirklich ein unglaublich starkes Team. Ich versuche ihr ja auch den Rücken zu stärken, weil merkt, dass sie zur Seite gesprungen ist. Ich unterbreche, weil die Kombo hat gerade schon wieder die Platte mit Sprung. Und ab und zu könnte ich mir vorstellen, dass der Schalter umgeschaltet wird. Was käme dann stattdessen? Weil dann müsste die Combo eine neue Platte auflegen. Mhm. Ich habe schon was anderes vor. Wow! Dann heißt nicht mehr dieses Lied, dieses Cheerleading, brauchen, sondern dann heißt der neue Text anders. Mhm. Und dann dürfte diese furchtbaren Ausbrüche kommen. Dann müsst ihr beide erstmal das neue Lied einstudieren. Mhm. Ihr steht ja schon ewig lange auf der Bühne. Mhm. Kommen ja schon gar keine Zuschauer mehr. Mhm. Das ist schon zu langweilig. Es brechen alle weg. Und das neue Lied, natürlich geht's dann auf der Bühne erstmal heftig her. Ah, du hast dich ja völlig im Ton vergriffen. Wir müssen uns da erstmal wieder abstimmen. Das ist ja völlig falsch. Dein Einsatz war komplett falsch. Das ist normal. Und dann dürft ihr danach ja auch einmal wieder euren alten Song singen und spielen. Oh, ja, ja. Also es ist doch, ich habe es befürchtet. Ich danke Ihnen. Ein schwierigeres Programm. Ein anspruchsvolleres Programm, weil euch brechen mittlerweile die Zuschauer weg. Mhm. Und ihr würdet dann kein Eintrittsgeld mehr verlangen können und ihr werdet erfolglos einsam auf der Bühne sein. Und als nächstes wird dann die Anna mitspringen. Und Anna wird vielleicht noch das größte Anrecht drauf haben, dass die Combo mal den Rhythmus wechselt, mal den Tenor wechselt. Weil sonst wird sie dann anfangen zu kränkeln, wenn sie dieses Lied brauchen, wieder perfekt ausfüllen kann. Es wird allerhöchste Zeit. Ihr könnt es endlos spielen, weil ihr ein wunderbares Team seid. Mhm. Ui, jetzt kommen sogar noch die Glocken dazu. Ja, genau. Das ist meine Standuhr, die hier. Das finde ich überhaupt genial. Und wie wollen wir diesen neuen Titel? Und da wird es Kämpfe geben, weil ihr werdet euch auf der Bühne angiften, weil der Einsatz noch nicht stimmt. Weil die Musik noch nicht stimmt, weil der Text noch nicht stimmt. Ihr werdet euch ankeifen, ihr werdet heulen, ihr werdet euch in den Haaren liegen. Mhm. Nur wie wird der neue Titel heißen? Du kannst es auch allein. Jawohl. Und du bist stark und groß, du kannst es auch allein. Und wie heißt der Satz dann für die Mama? Auch du kannst es allein. Das ist ein Titel, den ihr beide singen werdet. Ja. Ich kann das es auch ich, allein. Das habe ich für mich jetzt selber nicht so erkannt, dass das auch ich brauche. So ist der neue Titel das wie? Das ist für mich jetzt gut in der Erkenntnis, dass ich das auch brauche. Wir können, ich sehe euch wirklich so Cheerleading auf der Bühne, wir können es auch allein, schon keift die Tochter. Du hast jetzt schon wieder einen völlig falschen Einsatz, dann huppeln sie weiter, wir können es auch alleine. Das ist das neue Motto. Okay, vielen, vielen Dank. Ich danke. Ich danke für das Lachen. Ich danke für die Lebendigkeit. Ich sehe euch beiden keifend auf der Bühne stehen. Ich sehe euch das alte Lied singen und ich sehe euch vor allen Dingen auch, dass ihr das neue Lied so erfolgreich einstudiert. Oder das scheinbar neue Lied, weil ihr alle auch Selbstständigkeit, schon sehr viel Selbstständigkeit gelernt habt. Wir können von Anna lernen, die sagt immer selber. Ganz genau. Und ich schwöre es euch, mit diesem neuen Lied kommen die Zuschauer wieder. Okay. Alles gut. So, vielen Dank. Alles gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich möchte mich bei unserem nächsten Anrufer entschuldigen, der ist in der Warteschleife. Die Zeit ist zu knapp und ich möchte mich vor allen Dingen auch für einen Termin bis zum 11.01. verabschieden, weil wir machen 2 Sonntage Weihnachtspause. Diejenigen, die warten mussten, bitte ich um Verständnis. Ab 11.01. bin ich wieder da und dann jeden Sonntag. Sie können ab 20.05 Uhr anrufen. Ab 21.05 Uhr, 11.01. gehen wir auf Sendung. Mir bleibt es jetzt, Ihnen das zu wünschen, was Sie für die nächsten Tage brauchen. Alles Gute, eine gute Zeit und bis nächstes Jahr. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle.